Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. So, be well balanced and always alert. Sei also ausgeglichen und immer wachsam. But the question is why? Aber die Frage ist, warum? Well, that's a good advice. Nun, das ist ein guter Rat. Well, Peter told us we have to do that. Na ja, Petrus hat es uns gesagt, also müssen wir das tun. No. Nein. Whenever the Bible says a because, we have to be very careful and to look. Why? Immer wenn die Bibel weil sagt, müssen wir sehr vorsichtig sein und nach dem Warum suchen. Look, he's telling us why. Schau, er sagt uns warum. Because your enemy, the devil, roams around incessantly. Weil euer Feind, der Teufel, unaufhörlich umherstreift. Like a roaring lion looking for its prey to devour. Wie ein brüllender Löwe auf der Suche nach seiner Beute, die er verschlingen kann. In my whatever, 5½ decades walking with Jesus, In den 5,5 Jahrzehnten, die ich mit Jesus unterwegs bin, I have seen, heard and actually believed so many different theologies about the devil. habe ich so viele verschiedene Theologien über den Teufel gesehen, gehört und auch geglaubt. And I think I've come to a conclusion. I mean, one really never knows. Und ich denke, ich bin zu einem Ergebnis gekommen. Ich meine, man weiß es wirklich nie. I never dared to say that I have all the revelation. Ich wage nie zu behaupten, dass ich die ganze Offenbarung habe. So, you know, maybe one day I will realize, my revelation was not the way it's supposed to be. Vielleicht werde ich ja eines Tages erkennen, dass meine Offenbarung nicht so war, wie sie sein sollte. But after having walked through different understandings, different teachings and listened to all to the stuff, Aber nachdem ich verschiedene Auffassungen und Lehren kennengelernt und alles Mögliche gehört habe, I think I've come to the understanding that really seems to be correct. denke ich, dass ich zu einem Verständnis gekommen bin, das wirklich richtig zu sein scheint. Understanding regarding the enemy. Ein Verständnis über den Feind. Many people have the idea that the devil is as powerful as God, almost. Viele Menschen haben die Vorstellung, dass der Teufel fast so mächtig ist wie Gott. If you're not very, very, very careful, the devil's going to destroy your life. Wenn du nicht sehr, sehr, sehr vorsichtig bist, wird der Teufel dein Leben einfach zerstören. If you make a mistake, you've already opened the door for the devil. Wenn du einen Fehler machst, hast du dem Teufel bereits die Tür geöffnet. And then other people even have the theology that God gives the devil permission to attack us, and they take one verse in Job as a basis for that theology. Und andere Leute haben sogar die Theologie, dass Gott dem Teufel die Erlaubnis gibt, uns anzugreifen. Und sie nehmen einen Vers aus Hiob als Grundlage für diese Theologie. And then other people think, ah, don't talk about the devil, there's nothing he can do, he's defeated. Und wieder andere denken, ach, redet nicht über den Teufel, er kann nichts tun, er ist besiegt. So let's take this in the context of what Peter is talking about. Betrachten wir das also im Zusammenhang mit dem, worüber Petrus spricht. Well, he's telling us very clearly that you have to be well balanced. That means be emotionally in charge. Er sagt uns ganz klar, dass wir ausgeglichen sein müssen. Das heißt, dass wir uns emotional im Griff haben müssen. And then he says, be always alert, which a lot of Christians think it means be always scared. Dann sagt er, seid immer wachsam. Was für viele Christen bedeutet, dass sie immer Angst haben müssen. They say, the Bible says be always alert, careful, careful, careful, careful. But that's being fearful, not alert. Sie sagen, die Bibel sagt, wir sollen immer wachsam sein. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Dies bedeutet aber, Angst zu haben, nicht wachsam zu sein. No, alert simply means there's an enemy. Nein, wachsam bedeutet einfach, es gibt einen Feind. And I'm not going to allow him to mess with me. Und ich lasse nicht zu, dass er sich mit mir anlegt. But look at this. Aber sieh dir das an. The devil roams around incessantly like a roaring lion. Der Teufel streift unablässig umher wie ein brüllender Löwe. Here's what you need to understand. Du musst Folgendes verstehen. A roaring lion is never a lion that's out there hunting. Ein brüllender Löwe ist niemals ein Löwe, der auf der Jagd ist. Because every animal would run away, it would hear him from far. Denn jedes Tier würde weglaufen und ihn schon von weitem hören. So the roaring lion means he's always trying to intimidate. Ein brüllender Löwe bedeutet also, dass er immer einzuschüchtern versucht. But you know what has become one of the key words for me in this entire verse? Weißt du, welches Wort für mich eines der Schlüsselwörter in diesem Vers ist? The word looking. Das Wort auf der Suche. Actually, the word looking in English is not so good. In Portuguese is much better. Eigentlich ist das Wort suchen im Englischen nicht so gut, im Portugiesischen ist es viel besser. Because in the original Greek, it actually means to seek in order to find. Denn im griechischen Original bedeutet es eigentlich suchen, um zu finden. So look what the Bible is teaching us. Schau, was die Bibel uns lehrt. The Bible is teaching us through this statement that the devil cannot do anything against any Christian. Die Bibel lehrt uns durch diese Aussage, dass der Teufel nichts gegen einen Christen ausrichten kann. If he would be able to do something against every Christian, he would do it. Wenn er in der Lage wäre, etwas gegen einen Christen zu tun, würde er es tun. He actually has to actively look for and find Christians who are not alert. Er muss tatsächlich aktiv nach Christen suchen und solche finden, die nicht wachsam sind. So look. Also schau. If you learn to take control of your emotions and live alert, that means he can look as far as he wants to. He's never going to be able to do anything. Wenn du lernst, deine Gefühle zu kontrollieren und wachsam zu leben, kann er so viel suchen, wie er will. Er wird nie etwas tun können. So remember. Denk daran. The very word that he's looking for, trying to search out, means that he actually has to really carefully look for it to find Christian he can do something against. Das Wort suchen bedeutet, dass er wirklich sorgfältig suchen muss, um Christen zu finden, gegen die er etwas unternehmen kann. Isn't that incredible? Ist das nicht faszinierend? Let him look as much as he wants to. If you are in control of your emotions, learn to live calmly and alert, he can look as much as he wants to. He's never going to find you as a prey. Lass ihn also so viel suchen, wie er will. Wenn du deine Gefühle unter Kontrolle hast und lernst, ruhig und aufmerksam zu leben, kann er so viel suchen, wie er will. Er wird dich nie als Beute finden. People who have learned to live right, Menschen, die gelernt haben, richtig zu leben, they frustrate the devil. Frustrieren den Teufel. You know why they frustrate him? Weißt du, warum sie ihn frustrieren? He's looking and looking and looking and looking. Er sucht und sucht und sucht und sucht. And he keeps saying, oh my goodness, how much I would like to get them, but I can't. Und er sagt immer wieder, ach du meine Güte, wie gern würde ich sie erwischen, aber ich kann es nicht. So, be one of those who frustrates the devil. Sei also einer von denen, die den Teufel frustrieren. See you tomorrow. Bis morgen.